Vom 19. bis 21. Juli gab es in der Schwimmhalle der Kim Il-sung-Universität Wettschwimmen der Lehrer und Studenten der Universitäten und Hochschulen in der Stadt Pyongyang. Daran nahmen 360 Sportler, die in rund 10 Universitäten und Hochschulen, darunter der Kim Il-sung-Universität, gewählt wurden, teil. In der Abschlussfeier wurde eine Rangordnung veröffentlicht und den Einheiten und Teilnehmern mit ausgezeichneten Leistungen Pokale, Medaillen und Auszeichnungsurkunden verliehen.